This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Herzlich willkommen bei Coast to Coast, und wir haben heute ein volles Programm für euch. Deshalb erzähle ich euch, was wir euch heute alles bieten. Und zwar schauen wir zurück auf die Hip-Hop-Jam im Spunk vom 22. April, auf die fette Mafio Record Release Party, die war am 15. April, und auf das Italo Reno und Germany Konzert vom 9. April. Von diesem Konzert bringen wir euch Interviews mit den Künstlern Stress und Trauma, von denen stellen wir euch auch ein paar Lieder vor, und auch ein Interview mit Italo Reno und Germany. Außerdem stellen wir euch ein Album vor von einer Gruppe namens Tanga und verlosen dieses auch, dazu später mehr. Und wir haben einige News für euch und eine Menge Veranstaltungshinweise. Also viel Spaß. Am Mikrofon begrüßen euch wie immer Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Und zum Anfang hören wir einen relativ neuen Tune aus New York. Der ist erschienen auf Blacklist Records, ist die zweite Platte auf diesem Label. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit Chopstick Dubplate, die ja sehr aktiv sind. Und auf der A-Seite ist ein sehr fetter Jungle-Track. Und wir hören uns jetzt die Hip-Hop-Version an. Der Track heißt Hip-Hop Bashment und ist von der Band Boombaya. Yo, it seems like we're living in the land of the lost, where the average lifespan of a man is destined for the Holocaust. Modern day genocide on the population. They perfected their methods of mental indoctrination. Miseducation keeps misleading the populace. Old scrolls and documents where we're headed for an apocalypse. Do exist, you persist to stay ignorant, ignoring the fact that devils will clap at you and your family. That's that. Microchips and wrists and in the back of your head. Reject this like boars, heteros, we're all dead. I spread messages through the air. We ain't nothing but mere slaves. Being put to the test to see what this life made out of all of us. Every time I rhyme, son, I come across with proof for the mind. The truth is divine. If you look, then you'll find it'll leave you shook in your spine, nigga. You can show your face. Listen close and see. So we don't want no part of no devil policy and your democracy. We're not the enemy. Well, it's politics time again. Are you gonna vote now? Well, it's fuck up Bush time again. Are you gonna vote now? Yeah. Yo, do you expect me to vote for the lesser of two evils? Never, it's more like the evil of two lessers. That's like saying M, choose your oppressor. Pick one, Jeffrey Dahmer or Hannibal Lecter. You want crack, coke, Pepsi, get Dr. Pepper. They all fucked up, but neither one of them better. Cause crack is like a Democrat, cocaine Republican. Marijuana independent party, same government. You really think your vote count? Ask my folk down in Florida, didn't they straight throw their shit out? And them crackers act innocent, knowing they depend on this. Benefit from hush money from big businesses. Money is the president. Show your face, listen close and see. So we don't want a part of your devil policy and your democracy. We're not the enemy. Light comes on and the wind is blowing its dark. Only heaven spread a heart, gotta be on point smart. Hard to tell who against my camp, they all lie. It's all cows, it's dirt bags, hoping that we die. If I live to see the next day, see it, they all pay. Cause it's rich and critical, right world they gave. I'm a nigga you love to hate. And being black and quick to react and start busting. In the streets, wildin' out, cussing at the bus. How many homeboys you got in the beam? And how many G's on the block you found out that they seen? I believe in the code, don't snitch. And check the crib for bugs. Be quiet when you piss, keep your pistol by your dick. Don't be slipping when the dough kick. Gang banging your enemy, revolution bullshit. You can show your face. Democracy, we're not the enemy. It's the one you name, and I feel restrained. And we all will say, Boombaya, Boombaya. We second chance. Is you kidding me? We waiting for your homecoming like high school. Referees in the south side of Brooklyn where the set be. Immigrant slam with nothing but wit. No kicks but a couple of bricks. And a stomach that's empty. Fit with the weapon that'll rubber your strip. If you test these dangerous, desperate men who need dollars like the judge need a body. Independent cops need collars. Luke needs some space so we can breathe again. Summertime up on 6th Avenue. Someone's gonna bleed again. That's the way the cycle flows, so I don't vote. Half the population dies, the other half learns to cope. And that's the way it's always been where households is broke. And house arrest is commonplace and housewives smoke. You can show your face, listen close and see. So we don't want no part of no devil policy. And your democracy, we're not the enemy. It's the one you name. And I feel restrained. So, wir fangen jetzt an mit dem Italo Reno und Germany Interview. Die waren ja am 9. April von hiphopleer.de organisiert im Jutz in Leer. Es waren leider nur 80 Leute da ungefähr, aber die Stimmung war gut. Es war ein schöner Abend und wir hören jetzt, was Italo Reno und Germany uns geantwortet haben. Coast to Coast im Interview mit Italo Reno und Germany. Ihr seid ja beide zusammen schon seit vielen Jahren dabei. Und habt auch schon auf sehr vielen Features mitgerappt. Seht ihr das Album, was jetzt erschienen ist, wirklich als euer Debütalbum? Eigentlich schon. In dem Sinne, dass halt Italo Reno und Germany als Gruppe das erste Album bringen. Und dann ist es schon irgendwie ein Debütalbum von uns. Ja. Also vorher waren halt endlos Features und so überall. Davor war halt die Clan-Sache so. Das ist halt sehr lange her schon. Ja, wir haben halt lange für dieses Album gearbeitet, so über 30 Songs aufgenommen. Und haben es dann irgendwie rausgeknallt und es ist schon das Debütalbum auf jeden Fall. Wir haben einfach die ganze Zeit Songs gemacht und haben Songs gemacht und haben Songs gemacht. Und über die Zeit hinweg, für den einen hat es lange gedauert, für den einen war es kurz, sage ich jetzt mal so, sind halt jede Menge Songs entstanden. Es sind ja nicht nur die Songs entstanden, die auf dem Album sind, es ist ja auch viel Zeug übrig geblieben. Und dann haben wir noch viele andere Sachen gemacht. Wir waren auf Tour und waren hier und waren da und dadurch sind wir auch gereift und haben viel mehr gelernt. Aber jeder lernt ja und jeder muss ja Erfahrungen sammeln, so wie jeder andere auch. Und das haben wir auch gemacht. Bei uns ist es genau das Gleiche letztendlich. Wir hatten das Glück, mit auf einigen Touren zu sein und konnten einige Sachen machen. Und bei anderen Leuten ist es halt genauso. Weißt du, wir reifen alle über die Zeit. Das ist rein menschlich. Wenn nicht, hast du irgendwas nicht verstanden oder hast nicht aufgepasst. Dann liegt es aber persönlich an dir selbst. Wenn das, was man dir bietet, wenn du es nicht annimmst, und nicht daraus lernst. Es ist ein persönliches Problem, das du mit dir selber hast. Und ich bin für jede Erfahrung, die ich mache, dankbar. So reif ich. Obwohl die Fremdenfeindlichkeit in den Köpfen der Menschen und auf den Straßen konstant präsent ist, findet sie gerade jetzt in den Medien besondere Beachtung. Ihr selbst habt ja auf dem Pro-Asyl-Sampler ein Lied beigesteuert. Wie steht ihr denn zur derzeitigen Rassismusdebatte? Also für mich sind diese ganzen Rassisten irgendwie letztendlich Fachidioten. Sie sind eigentlich auch nur Menschen, so wie jeder andere auch. Ich denke mir einfach die ganze Zeit bei der ganzen Sache, die sind alle auf den Kopf gefallen. Die haben im Endeffekt gar keinen Plan davon. In der heutigen Gesellschaft, wie kann man denn noch rein so denken? Ist doch Trauer. In eurem Promotext steht, dass ihr sehr unterschiedliche Menschen seid, aber doch sehr gleich. Und ihr macht ja schon so lange Musik, also können die Differenzen ja so schlimm nicht sein, oder? Also es ist schon so, dass wir vom Wesen sehr unterschiedliche Menschen sind. Was aber nicht heißt, irgendwie, dass wir uns nicht verstehen oder nicht vielleicht auf einer Wellenlänge sind, was gerade auch so musikalische Geschmäcker angeht und sowas. Dazu muss ich sagen, man hat es ja, wie du gesagt hast, so gesehen, dass wir halt viele Jahre schon zusammen irgendwie bis jetzt Musik gemacht haben. Ich denke aber, dass es gar nicht so viel mit der Musik zu tun hat, weil wir halt uns schon viele Jahre vorher kannten so und schon viele Jahre vorher immer zusammengehangen haben. Irgendwie, ja, keine Ahnung, fischen gegangen sind oder sowas, ja. Also deswegen hat das mit der Musik jetzt nicht unbedingt so viel zu tun. Wir sind einfach Freunde, Punkt, und dann kommt erstmal nichts und dann kommt die Musik. Und das ist auch so das Hauptding, weil wenn irgendwann vielleicht nicht mehr die Musik da sein wird oder so, oder man vielleicht sich in andere Richtungen orientiert, keine Ahnung, ich fange jetzt an, Tischtennis zu spielen und eher Fußball, dann sind wir immer noch Freunde. Ich denke, dass es deswegen auch so gut funktioniert. Also so Knackpunkte gibt es doch immer im Leben. Ist doch egal, ob ich Rap mache, ob ich dies mache, ob ich einen Radiosender aufziehe, ob ich irgendwie andere Sachen mache, ist doch egal. Es gibt doch immer irgendwelche Punkte an deinem Leben, wo du sagst, okay, ich gehe entweder links oder ich gehe rechts. Oder du sagst, scheiße, entweder gehe ich weiter geradeaus oder ich drehe um und gehe wieder nach Hause. Und da gilt es halt immer irgendwie versuchen, stark zu bleiben und irgendwie vom Weg nicht abzukommen. Klar, manchmal hat man irgendwie mehr Motivation als an anderen Tagen, wo einen zum Beispiel andere Dinge abfacken oder stressen, wo man halt, keine Ahnung, Briefkasten aufgeschlossen hat und nicht die coolsten Nachrichten drin sind. Ich meine, das hat man immer irgendwie. Das habe ich, also selbst wenn ich nicht Musik machen würde, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem. Ich persönlich glaube, dass es nichts großartig mit Musik zu tun hat. Man steckt sich Ziele, ob es Musik ist oder dies, das, wenn es nicht klappt, enttäuscht. Und dann ist man ein bisschen down. Aber ich glaube auch, dass man aus Niederlagen wieder neue Kräfte schöpft. Das ist nämlich dein Ansporn, weil wenn du da schon gut bist, musst du dich doch da nicht wirklich drum kümmern, weil ich bin da schon gut. Dann suche ich mir lieber meine Schwäche und sage, okay, da muss ich mindestens genauso gut sein. Niederlagen muss man machen, um irgendwie weiter voranzukommen. Wir schreiben Dinge, die wir im wirklichen Leben erleben, sprich, tiefgründigere Sachen. Wir hauen aber auch auf die Kacke und sagen, okay, wir wollen jetzt ein bisschen Party-Songs machen oder sagen einfach Bitches, Hip-Hop, Hooray und so. Wir wollen einfach alles machen. Weißt du, wir beschränken uns nicht darauf, dass wir jetzt sagen, wir fahren den Film und machen nur das. Wir machen das, wonach wir uns gerade letztendlich fühlen und das tun wir und wir schränken uns da nicht ein. Das ist ja deine Inspiration. Die Dinge, die du gesehen und erlebt hast, die umzusetzen auf Papier und weiterzugeben oder wiederzugeben. Ganz ehrlich, ich mache das letztendlich irgendwie für mich. Ich freue mich, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, danke für das, was du geschrieben hast, ich fühle das und so. Das gibt mir eine Bestätigung, dass das, was ich mache, einen Sinn hat. Und das gibt mir Ansporn, mehr zu machen. Vielleicht erreiche ich mehr davon, aber letztendlich tue ich es für mich. Wie kommt es denn, dass eure neue Platte 18 Euro kostet? Die kostet deswegen 18 Euro, weil es zwei CDs sind, nicht nur eine CD, es ist eine Limited Edition. Wo halt eine Bonus-CD mit 5 exklusiven Songs drauf sind, die es halt bei der Unlimited Edition nicht gibt. Also ich find's auch nicht unbedingt billig, das stimmt schon. Alright, und zum Ende, welche von euren eigenen Songs bedeuten euch denn am meisten? Was mir am meisten gefällt, sind die Songs, die wir so für die Mamis gemacht haben und für den Papi. So, die finde ich eigentlich am coolsten, weil da spricht man schon sehr, sehr viel. Es ist eigentlich mehr eine Danksagung an unsere Eltern so und ich finde das sehr, sehr wichtig, Danke zu sagen, weil sie so viel für einen gemacht haben. Das waren Italo Reno und Germany aus Minden im Interview und damit ihr euch einen musikalischen Eindruck machen könnt, hören wir jetzt den Track WAS, erschienen auf der Widerstand-EP von Curse und produziert von Hawkeye. Rap study wie Mad Max, der Best Act für jeden Head, der Rap checkt. Ha, Class, wir spitten Lyrics, Junge, wir wichsen Tracks. Kicken die sogenannten Spitzen reiner mit Pickleback. Die Dixons sind back für Rap-Junks, wie Fixer besteckt. Für Bitches wie Max, sind Business die Chefs. Ich bin ein Komplex, belasse dich sogar beim Sex. Wenn du deine Alte küsst, dann weißt du, wie Wichser aus meiner Clique schmeckt. Und meine Clique ist fett, komm wie Soldatenmaus mit Chaos. Da bomben dein Haus wie Juden in Naus. Raus aus dem Alltag hinein in Gewalttat. Waffengesetze lassen mich kalt im Gewaltstaat. Bald sagt alles real, was alles real ist. Ansonsten gar nicht, seht Hymns so panisch wie Saddams Irak. Mann, ich flow so einzigartig, dagegen sind Flüsse Bodies. Ich war eine Chubby wie Chubby. Ich mache Platten, um Platten zu machen. Ich find mich selber so Burner, dass ich der Einzige bin, der mich heute noch burnen kann. Ich schweige den Turn kann, denn 95 von 100 deutschen Rappern, die rappen wollen, stören nur noch mein Gehörgang. Wordman, setz dich, ich bitte lässig mindestens 60 und verhext dich dabei wie 666. Germany deckt mich, der Rest der Crew backt mich und etliche restliche Deppen checks nicht. Wette, ich bleib gesigned und gesettet, ihr bleibt zu klein und gebattelt ihr bei den Rhymes und die besten Sätze aus den Rap-Gesetzen. Mein Leben sind Texte und Hass baue ich ab, wenn ich wechsle, sexe. Egal ob ich kotze, alles real, für immer du. Hört ihr uns, versteht ihr uns, was? Fühlt ihr uns und seht ihr uns, was? Wer ist hier und wer sind wir? Was? Wir sind was? Unser Bier. Hört ihr uns, versteht ihr uns, was? Fühlt ihr uns und seht ihr uns, was? Wer ist hier und wer sind wir? Was? Wir sind was? Unser Bier. Ich flow einfach nur so auf hohem Niveau. Ich bin's gewohnt, zerreiß dich gleich da, wo du wohnst. Nichts bleibt verschont, schon in deine Hoden zu Bruch. Lass das Posen, du Puss, bin überhoben genug. Was ich bring, das verspring, ist mir im Großen bewusst. Was ich bin, mein Kind, ist mir im Großen bewusst. Bin der ignorante, arrogante Bastard, du Fucker. Bin unfassbar, du Kasper, ey, denn Rap ist mein Laster. Wannabe Hustler, der Master, verpasst dir ein Pflaster. Brich Genicke wie Buster, macht euch gleich nasser als Wasser. Vergiss Germany, nimm mich Meister auf Tracks. Bin in Zeit von the best, check den Architekt des Rap. Von allen Seiten geschätzt, bin allseits perfekt. Bin zu tight für Rap, du zu weich für Rap. Komm in ein Barrio, fuck ab, genieß das Szenario. Sie durch dich in mein Aquarium, Web wie Solario. Lensch wie Palladium, bin Poison wie Radio. Bin im Rolling mit Party, taut dich ein wie ein Vakuum. Rap Dilettant, Punk, spar dir ein Fehlerpunch. Komm mit Gorilla Funk, links im Blatt, in der Recht mein Godo. Halt dich fest wie auf Foto, drop Tracks nur als Bonus. Tap fest beim Pogo, weser aus, das ist mein Logo. Zeig Eier wie Hodenbruch, berechnet wie Bodendruck. Der Beste, der Strophen spuckt, der Rest ist nicht groß genug. Flow, doppelt so schnell, doppelt so nice, doppelt so heiß, den doppelten Scheiß, gedoppelt gereimt, zum doppelten Preis, hopp ich euch gleich, ich hoffe du weißt, bin doppelt so weit, doppelt so reif, doppelt bis heiß, gedoppelt am Mike, klingt doppelt so leid, bist doppelt so sein, bist doppelt so klein, bin doppelt am Schein, das hat doppelt gereicht, was? Hört ihr uns, versteht ihr uns, was? Fühlt ihr uns und seht ihr uns, was? Wer ist hier und wer sind wir, was? Wir sind Ihr seid bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Wir hören gerade noch Italo Reno und Germany. Und wir haben auf dem Konzert von den beiden am 9. April noch eine sehr angenehme Bekanntschaft gemacht. Und zwar mit den ebenfalls auf Alles Real Records erscheinenden Künstlern Stress und Trauma. Und mit denen gibt es jetzt ein ausführlicheres Interview in 3 Teilen. Und dazwischen hören wir uns auch 2 Stücke von denen an. Viel Spaß. Coast to Coast. Wir begrüßen Stress und Trauma auf der netten Couch. Und merkt ihr auf der Bühne oder habt ihr das Gefühl, dass ihr die Leute überfordert auf dem Konzert mit euren Texten? Das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich meine, man merkt es halt nicht, man kann es halt nicht merken, dass sie jetzt irgendwie davon überfordert sind. Das kann man nicht merken. Das sieht man ja nicht in den Augen von denen. Das sagen sie uns ja auch nicht. Aber ich schätze mal, so ich bin immer in der Hoffnung halt, so dass sie halt zuhören, genau zuhören, was wir zu sagen haben. Und wenn es denen gefällt, dann sollen sie halt mitfeiern. Und was man sieht, das alleine, was man sieht, ist ja nur, dass sie feiern. Und du kannst ja nicht auf die anderen Dinge achten halt, so weißt du. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Ich denke schon, dass man das sieht, weil die richten sich ja, denke ich mal, überwiegend auf die Beats. So, und wenn die Beats bumsen, bouncen, was auch immer, dann gehen sie dazu ab, genau. So, wenn der Text da irgendwie noch zu passt, halbwegs, so jetzt nicht irgendwie über traurigen Sachen rappen und so, dann feiern die das wahrscheinlich auch richtig. Wenn es jetzt über traurige Sachen ist, dann ist es immer verschieden, wie es aufgenommen wird. Mal, ich muss ja mal hören, was es ist. Und mal, ja, wie soll ich jetzt abgehen, wenn ich eigentlich zuhören will? Und mal so wie der Song Augen vom Momentaufnahmen 3, den die Leute aber schon kennen, dann freuen sie sich sogar, dass so was Langsames kommt. Und dann feiern sie es wiederum schon. Also von daher, die Deepness, wenn man sie gut verbreiten kann und wenn es viele Leute kennen, dann wollen sie es auch hören und ich glaube, dann feiern sie es auch. Ich weiß relativ wenig über euch. Ich habe auch im Internet nichts rausgefunden, was ich einerseits auch sehr positiv finde. Aber erzählt mir einfach ein bisschen über euch, wann ihr angefangen habt. Erzählt einfach ein bisschen. Das Ding ist halt, wir sind so etwa vor 12, 13 Jahren angefangen. Also bei mir ist es dadurch gekommen, dass halt, als ich in der Schule war, halt eine Bekannte beim Autounfall halt gestorben ist. Und dann musste ich halt irgendwie, muss ich damit umgehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, da ich sowieso schon Hip-Hop gehört habe, dachte ich mir, vielleicht hilft es auch, weil sie immer davon gesprochen haben, das niederzuschreiben und das zu verarbeiten. Und das habe ich dann auch getan. Dann habe ich mich mit den Jungs hier getroffen, kam noch ein anderer Junge dazu, dann haben wir halt per Kassettenrekorder auf dem Dachboden aufgenommen, indem wir darum saßen im Kreis halt, so alles ganz billo. Und ja, so ist es angefangen. Das war halt etwa vor 12, 13 Jahren. Aus dem Grund. Wenn ich das auch nochmal ergänzen kann, bei mir war es, also genau wie bei ihm, wie er schon sagt, außer das mit dem Autounfall. Ich bin halt der als letztes dazugestoßen ist. Aber abgesehen davon war es bei mir so, dass ich darauf aufmerksam wurde, als ich mal von meinem Stiefvater ein Tape geschenkt bekommen habe. Da war Grandmaster Flash drauf und das war The Message. Und das habe ich gehört zum allerersten Mal und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich kannte da keinen Rap und wusste überhaupt nicht, was das sein soll. Das habe ich gehört und irgendwie hat mich das komplett geflasht. Ich fand das total geil und wusste aber nicht, was das ist. Und irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich heute drüber nachdenke, finde ich das ganz schön krass. Damals hätte ich nie gedacht, dass ich deswegen anfange zu rappen oder unter anderem deswegen. Also ist eine zusätzliche Story zu seiner noch. So. Und ihr wart von Anfang an jetzt als Stress und Trauma unterwegs? Hattest du überhaupt einen englischen Namen? Nee, ich glaube nicht. Aber wir nannten uns damals die, einfach nur die Kombination. Aber davon existiert sowieso nichts. Von daher könnt ihr recherchieren, wo ihr wollt. Genau. Aber ich weiß nicht. Dann, als wir irgendwann Curse kennenlernten, dann haben wir immer viel connected mit ihm, weil er im Nachbardorf gewohnt hat sogar. Und irgendwie, wo wir zusammen saßen, kam es irgendwann mal, frag mich nicht mehr wie, im Keller auf jeden Fall. Und dann kam es halt zum Namen. Er erzählt das genau wegen Stress. Das Ding ist halt so, er wohnte halt 6 Kilometer von uns entfernt. Wir hatten ja nur Fahrräder, wir waren ja zu jung zu Autofahren. Was man natürlich auch nicht mal gemacht hat. Ja, auf jeden Fall sind wir dann immer 6 Kilometer halt mit Fahrrad hin. Demo-Tapes haben wir immer 90-Minuten-Tapes irgendwie gemacht so. Und wir hatten ja viel Output, bla bla bla, wir sind halt erst angefangen und so. Und haben halt immer 90er-Tapes voll gemacht. Dann sind wir damit hingefahren, haben ihm das vorgespielt. Und der immer so, ja, ihr müsst immer weiterarbeiten, das und das, ihr müsst das so machen und so. Und das Ding ist halt, wie der Name entstanden ist, ich hab mich dann einfach mal mit Curse bei ihm im Keller gesetzt, haben wir dann mal gesagt, jetzt muss ein richtiger Name hin, her, und da haben wir uns irgendwie, wir saßen irgendwie 3-4 Stunden im Keller, haben die ganze Zeit überlegt, und dann sind wir halt darauf gekommen, dass wir das auf die Stimmen münzen können. Das bedeutet halt, ich habe eher so die stressige Stimme, das Raue in meiner Stimme. Dann haben wir halt gesagt, nennen wir mich halt Stress. So, und bei ihm ist halt so, dass er halt eher smooth ist, ein bisschen leiser und so. Und genau, und dann haben wir einfach das Gegenteil genommen, Trauma. Das war die Geschichte der Namensfindung. Stress und Trauma. Orgeil Production. Alles Real Records. Foodbusiness.com. Was los, ja, ja, ja. Es gibt genug Scheiß im Leben. Viele hängen an dünnen Fäden. Es wird Zeit, die Sonnenseite des Lebens empor zu heben. Ihr müsst nur wissen, Selbstvertrauen müsst ihr euch letztlich selbst aufbauen. Ich selber sehe das so. Jeder lernt für sich und wird dann selber schlau. Werft niemals gleich das Handtuch und zeigt Mut, wenn euch die Angst ruft. Wenn ihr Freunde trefft, umarmt sie ab und zu. Nicht nur ein Handgruß, denn die positive Aura und Liebe wirkt dann wie Zauber. Wenn dich keiner hört, sprich laut damit Liebe wie Stress und Trauma. Lasst euch alleine leiten, schaut und sucht die kleinen Zeichen. Hört auf leise Schweigen und schon freut ihr euch selbst über Kleinigkeiten. Immer eisen bleiben, das Leben macht es dir schwer. Doch du musst nur wissen, damit umzugehen und freust dich umso mehr. Lasst euch gesagt sein, auch eine Kerze kann wie eine Sonne scheinen. Aus dem Herzen kann die Sonne scheinen, was schmerzt, lass nicht die Sonne weinen. Ihr sollt so sein, wie ihr es wollt, letztendlich seid auch ihr das Volk. Ein Lächeln vom Herzen kann man vergleichen mit Gold. Seid froh, anstatt jeden Tag ständig zu trauern. Seid froh, sucht die Süße des Lebens, statt zu versauern. Sucht Trost bei Freunden und guten Zeiten im Leben. Die guten Seiten erheben dich und machen dich froh. Seid froh, anstatt jeden Tag ständig zu trauern. Seid froh, sucht die Süße des Lebens, statt zu versauern. Sucht Trost bei Freunden und guten Zeiten im Leben. Die guten Seiten erheben dich und machen dich froh. Lasst mich versuchen zu erklären, warum man froh sein soll. Ihr sitzt zu Hause deprimiert und pumpt euch damit Drogen voll. Ich selber kann's auch nachvollziehen, ich selber hab den Scheiß erlebt. Und jeder hat seinen Weg, auf den jeder sich selbst bewegt. Doch es gibt zu viel, auch ohne Ziel, wo man Spaß hat, auch ohne Spiel. Man kann auch Seiten tauschen, wie von schlecht zu gut, ganz ohne Beef. Wenn ihr mal Glück habt, haltet's fest, solange ihr könnt, ganz bis zuletzt. Denn es gibt 1000 Hürden und Glücken und sein Feig, so wie im Netz. Ich schätze, ihr alle wisst, worum es geht. Ich seh das so, wie ihr das seht. Nun nutze ich meine Chance, es euch zu sagen, in Form als Interpret. Ich selbst so Trost im Schoß von Frauen, anstatt zu fronten. Selbst beim Idiot, der mich bedroht, bleib ich ruhig, anstatt zu kontern. Verzichtet nicht auf all das, was Spaß macht in jedem Alltag. Auch wenn ihr täglich Krawall habt, seid froh, wenn ihr einen festen Halt habt. Und das kann vieles sein, das kann Freund und Familie sein. Dir kann heute ein Ziel erscheinen und du rollst los, so wie ein Stein. Seid froh, anstatt jeden Tag ständig zu trauern. Seid froh, sucht die Süße des Lebens, statt zu versauern. Sucht Trost bei Freunden und guten Zeiten im Leben. Die guten Seiten erheben dich und machen dich froh. Seid froh, anstatt jeden Tag ständig zu trauern. Seid froh, sucht die Süße des Lebens, statt zu versauern. Sucht Trost bei Freunden und guten Zeiten im Leben. Die guten Seiten erheben dich und machen dich froh. Seid froh, wenn ihr gesund seid und seid erst so lange so bleibt. Denn im Ernst die meiste Zeit hört man nur von Schmerz und Leid, Mann. Seid froh, wenn ihr fürs Leben eine Frau habt, die euch liebt. Und seid froh um jeden Cent in den Pockets eurer Jeans. Seid froh, weil über diesen Land noch keine Rockets fliegen. Es geht um nacktes Überleben, keiner schafft uns zufrieden. Seid froh, wenn euer Leben und eure Family Energie noch heil ist, weil ich glaube, das, was man liebt, schließlich heilig sei nicht. Euch immer down, wenn ihr meint, dass es nicht leicht ist. Und Zeit ist immer da, wenn du gerade meinst, sie reicht nicht. Ich weiß nicht, doch meistens leiden die meisten unter Stress. Und leider meinen die meisten auch, er geht vom Saufen weg. Shit, ich hab den Scheiß erlebt, doch ich weiß, wo ich jetzt steh. Lehne Whisky ab, denn das ist mein neuer Weg. Und es bleibt so, ich bleib froh, egal was mir bevorsteht. Und seh genau danach, was in andere Menschen vorgeht. Seid froh, anstatt jeden Tag ständig zu trauern. Seid froh, sucht die Süße des Lebens, statt zu versauern. Sucht Trost bei Freunden und guten Zeiten im Leben. Die guten Seiten erheben dich und machen dich froh. Seid froh, anstatt jeden Tag ständig zu trauern. Seid froh, sucht die Süße des Lebens, statt zu versauern. Sucht Trost bei Freunden und guten Zeiten im Leben. Die guten Seiten erheben dich und machen dich froh. Stress und Trauma mit Seid froh, auch produziert von Hawkeye. Und Stress und Trauma bringen demnächst, wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche, ihr Mixtape raus auf CD, Big Minton 2, aber hört sie persönlich. Coast to Coast. Was kommt denn als nächstes von euch raus? Habt ihr ein Album in Planung oder irgendwas? Erzählt mal, auf was die Leute warten können. Also außer diesen Features, die bisher existieren auf dem Clan-Album, auf dem Italian und Germany-Album, auf dem letzten Curse-Album, noch Rhymer Key und Brisk Fingers, haben wir jetzt unser Mixtape fertig. Es ist gerade in der Presse, das heißt, also Pressung meine ich. Das heißt, es wird noch irgendwie, ich hoffe mal, 3 Wochen allerhöchstens dauern, dann kommt Big Minton Teil 2 raus. Big Minton Teil 1 gab es von Italian und Germany. Und nach diesem Mixtape werden wir voraussichtlich dieses Jahr definitiv noch ein Album von Stress und Trauma rausbringen. Mit Single vorab, denke ich mal. Mindestens eine EP, aber ich denke schon, dass ein Album passieren wird, weil produktiv und schnelles Arbeiten ist. Du sprichst Mixtape, meinst du Kassette oder CD? In welcher Auflage? Auf jeden Fall Mixtape CD, das nennt sich trotzdem noch Mixtape. Auflage, also ich glaube, die fangen mit 1000 an, wenn es gut läuft, dann wahrscheinlich gleich 3000 und dann wird es aber sein, denke ich mal. Also die Songs, die ich bis jetzt von euch kenne, die sind ja meistens, behandeln sie irgendwie auch negative Themen, aber es ist immer... Der positive Aspekt kommt sehr stark raus. Ja, was sind dann eure Themen, die jetzt auf dem Mixtape erscheinen? Wird es so weitergehen? Oder was behandelt ihr noch? Erzählt mal, was in den Songs dann so vorkommt. Das Ding ist halt, natürlich haben wir halt deepe Songs da drauf. Wir machen ein bisschen Storytelling und sowas alles. Frauengeschichten, alles. Dann rutscht natürlich dann wegen mir halt noch so ein kleiner Battle-Track rein. Irgendwie und dass halt mal was Härteres dazwischen ist. Aber eher ist die Platte eher ruhig. Und weiß nicht. Und ich denke halt immer, also sie gibt Hoffnung, würde ich sagen, halt. Auf die nächsten Sachen von uns. Und das nächste machen wir halt ein bisschen anders. Wir experimentieren jetzt ein bisschen rum. Und müssen mal halt sehen, mit was wir jetzt weitermachen wollen halt. Aber wir bleiben halt bei der Sache, wie wir jetzt sind. Also wir bleiben so, wie wir sind. Und das bleiben wir auch immer. Also du hast ja selber gesagt, dass du bis jetzt nur die ruhigen Sachen von uns kennst. Und dann wäre es ja auch bescheuert, wenn dann auf einmal ein Album kommt, was ganz anders klingt als das, was du kennst von uns. Weißt du? Okay, dankeschön. Aber abgesehen davon ist es dann ja auch irgendwie so, dann weiß ich nicht, warum vorher die Features existiert haben, weißt du? Also es war ja schon so kostprobenmäßig von Stress und Trauma. Und auf dem Mixtape gibt es klar viele Songs, die zwar irgendwie von der gleichen Schublade handeln, aber von, oder eher gesagt vom gleichen Schrank, aber diverse Schubladen so. Also es ist schon alles irgendwo immer tief, irgendwo immer ein Sinn, irgendwo immer eine versteckte Botschaft, so finde das Schöne und so, aber auch so auf diverse Arten erzählt. Inhaltlich gesehen, womit beschäftigt ihr euch außer Hip-Hop? Da mag es ganz viele verschiedene Sachen geben, Bücher, meinetwegen Fernsehen, die Straße, was ihr seht, euer Input. Unser Einfluss, der größte Einfluss ist einfach das Leben, was wir leben und wir greifen alles aus dem Leben. Also die ganzen Geschichten, die wir schreiben, ist alles die Wahrheit und das meiste, größtenteils. Und ich sage immer nur, ich schreibe aus dem Leben halt. So, das ist halt, ich lerne aus dem Leben, ich lese keine Bücher, ich bin irgendwie keine Leseratte oder sowas. Ich bin eher so ein DVD-Freak irgendwie, der sich einfach mal gerne eine DVD reinzieht halt und... So, ich gehe normal arbeiten, wie ein ganz normaler Mensch. abends komme ich dann nach Hause und schreibe ein bisschen und ziehe mir danach eine DVD rein. Ich weiß nicht, er hat schon gesagt, er schreibt halt das Leben eigentlich, aber das Ding ist natürlich, ich lese, also ich persönlich jetzt, ich lese schon Bücher, ich gucke auch fern, ich führe gerne mit irgendwem irgendwelche Gespräche und so, auch länger. Und das bleibt dann bestimmt irgendwo im Inneren hängen und so. Und dadurch verarbeite ich das dann vielleicht unbewusst. Und das ist dann mein Output. Also Input ist eigentlich alles, was ich sehe, lese, erlebe. Und wie er meinte, so, wir sagen nur die Wahrheit. Das sagen alle MCs. Also alle MCs behaupten, sie sagen die Wahrheit. Aber so mehr im Sinne von, die sagen halt, ich sag die Wahrheit, indem sie sagen, ich bin der Beste. Bei uns ist aber so, dass man das belegen kann, weil es vielleicht andere kennen. Weißt du? Ist das eine Strategie? Bla, bla, bla. Hier Augen zum Beispiel. Ich denke schon, dass da viele irgendwie das genauso sehen, wie es da zum Beispiel oder wie wir es gerappt haben. Und dadurch ist es schon alles sehr realitätsnah, glaube ich. Und ja, Inspiration, das Leben. Da habe ich noch zu dem Augentrack eine Frage, weil wir es eh schon gespielt haben. Ist es so entstanden, dass, also Roy McKee hatte den Beat wahrscheinlich vorher und war da auch schon dieses Sample drin und ihr habt dann deswegen mit dem Augen das geschrieben oder hattet ihr das schon vorher? Nein, genau so war es. Also wir waren bei Curse und der hatte diverse Beats von Roy McKee, die wir, Italo Germany und Curse selber, bekommen sollten für dessen Album Momentaufnahmen 3. Dann musste ich auf die Schnelle, hat der Curse schnell ein paar Songs vorgespielt, weil wir eigentlich weg mussten. Und da habe ich sofort gesagt, der Beat. Da habe ich aber nur gesagt, der Beat. So, dann haben wir den Beat zu Hause gehabt, dann habe ich ihn mit ihm zusammen, mit Stress zusammen angehört. Und dann haben wir den Vocal Sample gehört und dann haben wir uns gedacht, ja cool, lass uns doch genau darüber schreiben. Weil manchmal ist es so, dass ein Beat sehr krass inspirieren kann, weil dann richte ich mich total auf den Beat, auch wenn kein Vocal Sample drin ist. Einfach nur so die Melancholie, die der Beat ausstrahlt oder überhaupt die Atmosphäre. 21.37 Uhr, ihr seid bei Coast to Coast. Das waren die ersten beiden Teile von dem Stress und Trauma Interview. Und wir hören jetzt das neueste Lied, das auf dem Markt ist von Stress und Trauma. Das heißt Graue Wolken. Und ist auf dem Brisk Fingers Album Gegenwind. DJ Brisk Fingers hat Live-DJ für die Jungs gemacht und auch für Italo Reno und Germany. Und hat ein Producer-Album draußen auf Starting Lineup Records. Da sind zum Beispiel noch drauf Pal One, Maze hat einen Track drauf und Bene von NBA 1000, die beiden. Und noch einige weiter, FR, dieser 14-Jährige, wahrscheinlich ist er mittlerweile schon 15. Und ja, ist ein ganz nettes Producer-Album. Ich denke, wir werden euch wahrscheinlich nächste Sendung noch ein oder zwei Tracks davon vorstellen. Wir hören jetzt aber Graue Wolken von Stress und Trauma und danach den letzten Teil des Interviews. Coast to Coast. Yeah, Stress und Trauma, Chris Fingers, alright then, 2-0-0-3, ja. Ey yo, ich lasse meine Ader platzen und spitte Flames. Gehen die denken, sie pimmen das Game. Gegen Männer, die meinen, sie müssten ihre Frauen schlagen. Und gehen die Jungs, die meinen, sie haben mir was zu sagen. Ich bin gegen Lügen, bin gegen Beef, bin strikt gegen die Regeln der Politik. Ich rap gegen das System, das fehlerhaft ist. Rap gegen das Leben, das in Germany wie Haft ist. Rap und wahren Rap nach Deutschland zu bringen. Denn zur Zeit rappt in diesem Land jedes Kind. Ich will frischen Wind, will, dass ihr versteht, will, dass der Pub letzten Endes in die Chance geht. Wir haben alles, was so funkelt, doch was fehlt, ist das Herz. Wir sehen alles, auch im Dunkeln, wir gewinnen. Weil Hass herrscht. Das ist traurig, wir gehen unter und das ist kein Scherz. Ich schreib diese Zeilen nieder für euch, denn es schmerzt. Dann Männer vögeln, dann Kinder kriegen, doch dann nicht dazu stehen, weil's bequem ist, dann ganz einfach wegzugehen. Ich kann das einfach nicht mehr sehen, genau wie wachsende Gewalt. Ich dachte, Erwachsene werden alt und denken nach, doch das war falsch. Selbst wenn Männer sich verprügeln wegen Frauen, die dann noch lügen, kann ich's kaum mit Atemzügen wiedergeben, weil mir 7 Adern platzen würden wegen gnadenloser Wut. Spüre Atemnot mit jedem Zug, das Abendrot spiegelt Blut. Und wenn Kinder Kinder hänseln, obwohl sie dann meist schon winseln, sich bessere Kinder wünschen, dann kann ich das nicht begründen. Und ich finde es traurig, dass man viele im Knast steckt und die Polizisten wundern sich, warum man dauernd Hass wächst. Wir haben alles, was so funkelt, doch was fehlt, ist das Herz. Wir sehen alles, auch im Dunkeln, wir gewinnen. Weil Hass herrscht. Das ist traurig, wir gehen unter und das ist kein Scherz. Ich schreib diese Zeilen nieder für euch, denn es schmerzt. Wenn ich's ewig Computerkids beherrschen und Menschen andere Leute nach dem Äußeren bewerten. Ich empfinde Hass zu Menschen, die Gewehre lernen, so mit Leben nehmen, dadurch Seelen in die Leere tragen. Wir müssen nachgeben, denn die meisten meinen zu rhyme, ohne Timing ist a fly, dass sie abhebt. Fuck, ich bin so weit, dass mir der Kranken platzt, denn im Bundestag wird systematisch nur gequatscht. Und ich bin es leid, jederzeit das Leid zu sehen, denn viele haben keine Skrupel, über Leichen zu gehen. Hass das System, mit all seinen Gesetzen und Regeln, denn man versucht uns damit nur die Fresse zu kleben. Wir haben alles, was hoch okay, doch was fehlt, ist das Herz. Wir sehen alles, auch im Dunkeln, wir gewinnen, weil Hass herrscht. Das ist traurig, wir gehen unter und das ist kein Scherz. Ich schreib diese Zeilen nieder für euch, denn es schmerzt. Wenn ich Sklaven gefesselt an Ketten sehe, im Gewässer die Fetzen sehe, von den Fischen, die sterben werden und viele möchten's nicht sehen. Und wenn, vergießen sie Tränen, vergessen schnell das Problem, sind besessen von solchen Szenen, denn man kann das sehen, wie man will, drehen, wie man will. Das Leben ist ill, anstatt zu schreien, redet man still. Und keiner will hier was machen, weil die Chance gleich null ist, in einem Fall, wo überall Shit und Alt schon längst kult. Der Front ist die Front auch, doch viele regeln's mit Faust, wie Nazis und Punker, Stasi und Panzer, wann hört das auf? Alles nimmt seinen Lauf, alle geben fast auf, weil keiner seine Freude mit dem anderen tauscht. Wir haben alles, was so funkelt, doch was fehlt, ist das Herz. Wir sehen alles, auch im Dunkeln, wir gewinnen, weil Hass herrscht. Das ist traurig, wir gehen unter und das ist kein Scherz. Ich schreib diese Zeilen nieder für euch. Genau, ich meine, wenn die Leute das Interview hören, ist es zwar schon vorbei, euer Konzert, aber ihr kommt sicher nochmal, auch wenn ihr Zeug, neues Zeug rausbringt, nochmal nach Leer und so. Was könnt ihr kurz, macht die Leute mal heiß, was sie live erwartet, wenn sie Stress und Trauma sehen? Also euch erwartet der Kern unserer ganzen Platte, die besten Songs auf der Tour und powerful Performance so. Wir geben unser Bestes halt, bis unsere Stimmen weggehen, so weißt du, wie heute zum Beispiel. Scheißegal, so weißt du. Und dann feiern wir natürlich mit euch noch, Aftershow-Party-mäßig. Egal, wir gehen einfach in eine Menge und feiern mit, saufen mit euch, bla bla bla. Das machen wir immer, weil das macht uns echt Spaß, so euch kennenzulernen und noch hören, was ihr zu sagen habt. Okay, ihr habt das jetzt schon vorher angedeutet, bei euch läuft es noch so, anders als bei Italorino und Germany, dass ihr richtig arbeiten geht. Und die Musik auf keinensten euer Standbein ist zum Leben, oder? Standbein definitiv, aber Standbein ist halt nur so eine Stütze, finanziell gesehen. Genau, bei mir zum Beispiel, ich gehe studieren, nebenbei dann noch arbeiten, das kann ich aber nur am Wochenende. Aber jetzt habe ich halt die Wochenenden immer Auftritte. Aber also ich teile mir eigentlich Uni und Musik. So, die Arbeit ist nebenbei, ehrlich gesagt. Manchmal leider auch die Uni, manchmal leider auch die Musik. Weißt du, es ist immer so. Von daher sehe ich Uni, sowohl Uni als auch Rap oder Musik als Standbein. Von daher, also das, was schneller erfolgreicher wird, ich glaube, damit werde ich mich dann verbinden. Wobei ich natürlich hoffe, dass es die Rap-Musik sein wird. Und darauf werde ich auch hinausarbeiten und das wird dann auch so passieren. Bin ich von überzeugt. Abgesehen davon, was jetzt erfolgreich ist, was interessiert dich denn persönlich? Also, was studierst du zum Beispiel? Ich studiere Grundschullehrer. Also ich finde das zum Beispiel auch sehr geil. Das hätte ich nie gedacht. Also so, ich bin halt zur Uni gekommen, habe angefangen Germanistik zu studieren und auch gleichzeitig Pädagogik und habe dann irgendwie darauf hinausgearbeitet, dass es in Richtung Grundschule driftet. Habe auch ein Praktikumsmonat gehabt. Und da habe ich gemerkt, das ist der Shit, das ist richtig geil. Also ich fand das richtig cool, ich liebe Kinder und so. Und es macht Spaß, die zu unterrichten, Spaß, ja, was heißt, zu sehen, wie sie aufwachsen, aber so in der Art halt. Und Kinder an sich sind geil, auf jeden Fall. Du siehst auch deine Verantwortung dabei. Ich sehe meine Verantwortung dabei, definitiv. Also wenn ich jetzt Rapper auf der Bühne und irgendwie Schimpfwörter sage, würde ich es in der Klasse nicht sagen. Das war Stress und Trauma aus Minden, erscheinen auf Alles Real Records. Checkt das aus, bald kommt ihr Street Tape, wie auch immer. Minden, Big Minden 2. Und wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Als allererstes verweisen wir auf die nächste Drum and Bass Party in der Gegend, wo es sich auf jeden Fall lohnt hinzugehen, denn sie findet statt im Jutz Phoenix. Das ist ein Jugend- und Kulturzentrum im Murmerland, gleich in der Nähe von Leer. Und ich war dort schon ein paar Mal, es ist richtig angenehm, denn es liegt mitten in der Natur, kann man rausgehen, steht auf der Wiese. Und die Location ist auch sehr, sehr nett, finde ich. Hier ist organisiert wurde die Party vom MC Prof D, von der Bass Rotation Crew. Und es sind eine ganze Menge DJs und MCs dabei, wie hier in der Gegend üblich. Aber feinste Qualität garantiert. Nächstes Wochenende, am 7.5. im Jutz Phoenix im Murmerland. Genau. Und am 7.5. hört ihr, bevor ihr dahin geht, um 20.05 Uhr am besten Drumkick auf Radio Ostfriesland. Und morgen um 19.15 Uhr hört ihr am besten Aufgedreht. Gibt's wieder bestimmt freshes Styles. Und nächste Woche anstatt uns natürlich Manifesto, wie immer im Wechsel. Und jetzt kommen wir zu den Neuigkeiten. Es gibt eine sehr schöne Neuigkeit, und zwar bringen Main Concept nun endlich ihr Album raus. Sie haben es fertig. Main Concept, eine Rap-Gruppe aus München. Für alle, die diese Gruppe nicht kennen, haben wir schon einiges gespielt. Das Album wird heißen Equilibrium. Genau, ein schöner Zungenbrecher. Und ja, wird am 4.7. über Bubak erscheinen. Und da freuen wir uns sehr drauf. Genauso wie auf das neue Loop Troop Album, das auch nächste Woche, glaube ich, erscheinen wird. Okay, ebenfalls nächste Woche erscheint die CD, die wir jetzt verlosen werden. Wir hoffen, es sind noch ein paar Hörer dabei nach den vielen Worten. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik, und zwar von der Gruppe Tanga. Das sind drei Leute aus Berlin, die sehr ruhige, melodische Popmusik machen, getragen von der starken Stimme ihrer Frontfrau. Sagst du die Nummer durch, Adi? Ruft im Radio Ostfriesland Studio an, und ich würde sagen, der allererste Anrufer bzw. die erste Anruferin gewinnt dieses Album auf CD, Come Up For Air von der Band Tanga. Die Nummer ist in Emden 04921 und dann die 915536. Die 915536. Ihr kommt dann an bei Coast to Coast, wenn alles gut läuft, und könnt gewinnen Come Up For Air Female Pop von der Gruppe Tanga. Und genau. Wir hören jetzt ein Lied. Female Pop nennt sich das Ganze, und wir hören den Tune Highwayman. Thank you. So, bitte nicht mehr anrufen, die CD ist weg, die geht nach Norden. Und Franz erzählt euch jetzt was über die Hip-Hop-Jam im Spunk vom 22. April. Also ehrlich gesagt erzähle ich nur was über das, was dann ab früh 2 Uhr passiert ist, weil das hat mich wirklich begeistert. Über die Gruppen vorher, wenn ihr selber dort wart, habt ihr euch euer eigenes Bild machen können. Auf jeden Fall hat es gerockt und war voll. Aber ich denke so ab um 2 oder um 3, dann gab es nochmal eine Freestyle-Session und zwar von Blown, MCK und deren DJ. Und die hat absolut massiv gerockt, weil Blown und MCK, die haben mit Worten und mit Beatbox gefreestylt, was das Zeug erhält. Und der MC hat dazu gecuttet, fette Beats aufgelegt und das Beste war wirklich, dass es alles wie massiver Freistil gewirkt hat und richtig gut zusammengepasst hat. Das Timing war optimal. Also ich denke mal, die Leute machen schon seit Jahren was zusammen. Auf jeden Fall hat es die 20 Leute, die dann noch im Spunk waren, ordentlich mitgerissen, zum Tanzen animiert. Und soweit es halt mit 20 Leuten möglich ist, massive Beifallsstürme hervorgerufen. Die haben das wirklich über eine Stunde lang durchgezogen. Von hier nochmal Respekt. Und wir möchten jetzt nochmal darauf hinweisen, dass das Mafio-Album Mistez überall in Leer im Prinzip erhältlich ist und auch über die Internetseite upsetrecords.de und am 15. April, genau, war ja die Record-Release-Party von Mafio, ihrem Album, und sie waren ja auch am Mittwoch davor bei uns in der Sendung. Wer das gehört hat, weiß sowieso Bescheid. Für alle anderen nochmal die Information: Mafio sind zwei rappende Russen aus Leer, die machen ja schöne russische Rap-Mucke. Das Album ist mit 16 Liedern auf jeden Fall schön gefüllt. Ist sogar noch ein Bonustrack drauf. Ist für 8 Euro zu haben. Sehr fairer Preis. Und wir hören uns jetzt das letzte Lied an. Das finde ich der absolute Hammer. Da featuren sie Julia, eine Sängerin. Und ich versuche es mal auszusprechen. Das Lied heißt Jeschö Fjö nochmal. Jeschö Fjö Peredi. Und das bedeutet so viel wie noch ist alles offen oder es liegt alles in der Zukunft. Und ja, wie gesagt, das letzte Lied auf der CD, Mafio, wirklich empfehlenswert. An dieser Stelle verabschieden wir uns auch gleich für die heutige Sendung. Adrian Bahne und Franz Hahnemann bedanken sich bei allen Hörern, bedanken sich ebenfalls bei Radio Ostfriesland und den freiwilligen Mitarbeitern hier. Und wir verweisen auf unsere Internetseite www.coastradio.de. Zwecks Playlists, lustigen Goodies und was ihr sonst noch wünscht. Und wir hören uns wieder am 11.05., wenn ihr Lust habt, wieder um 21 Uhr, direkt nach den Nachrichten. Bis dahin, stay clean, stay tuned, Coast to Coast. Peace. В начале любая ошибка приводит нас к печали, напоминает, как глубоко упали, что напрасно ждали, что напрасно кости мы ломали. Все хорошее рождается в начале. Любая ошибка приводит нас к печали, напоминает, как глубоко упали, что напрасно ждали, что напрасно кости мы ломали. Эй, йоу, все, мы готовы, наше время подошло. Я слышу этот бит, и на душе так хорошо. Все происходит прямо как в кино. Это для тех, кто в вас не верил, вот вам мафио. Эй, йо, кто сказал, мы бросили? Нет, мы делали еще. Ведь мы верили и знали, что добьемся своего. Да черт с ним, конечно, было нелегко. Да как мне сказать, я люблю это все. Мы в начале пути, еще все впереди. ist der Mann. Ja, Mann, das ist der Mann heute, ne? Ich bin aus der Gunting, ja, Gunting, jeder der Funting. In der Busch-Dusch hat ein Runting, you understand? You know what you're saying? Two killers, so you know, that's the plan. Gunt hat ein Blow, we have a lot of bombs. Top class, silicers, kill a lot of man. Who's been like, oh, the assassin and the one. The death and the ambulance, gone and the van. Put a look to get a glance for the inner man. Hand. Put the reeds off and trees off. That is the end of another look. The one they come with our smile, the kids are amazing. Put it and catch it when I'm on the show, they may say, you know, I'm a new criminal. They'll take my name, say, still I put them from my mind. New style.